1986 stand die Welt kurz vor dem schlimmsten atomaren Unfall aller Zeiten. Der Reaktor des Atomkraftwerks von Tschernobyl der Sowjetunion explodiert. Thank you.

We'll be right back.

discussing some of the benefits that stereo can provide.